Ich bin Lena Gößling und ihr hört das Wölfe Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1. Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by North in the complete defense. Hallo liebe VfL-Fans, Freunde des Wölfe-Radio, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe, ja hoffentlich nicht zur letzten als Bundesligist, heute mal am Mittwoch statt am Donnerstag wegen des Feiertags, aber nicht weniger brisant wegen des schlimmen Spiels gegen den 1. FC Köln. Da rede ich drüber mit Tobias Hemmersbach, er ist TV-Journalist aus Cologne und wird uns erzählen, wie der FC so drauf ist. Und ja, dann reden wir natürlich auch über die Situation beim VfL, das mache ich mit Tim. Er hat auf Instagram eine Seite vfl.wolfsburg-Fans. Blutgrätsche von hinten. Ja, wir werden jetzt sehen, wie wir die Spieler so schnell wie möglich aufrichten. Ganz klar, ich fand die Reaktion von der Mannschaft gut, dass sie nach dem Spiel geschlossen zu Felix Udogay gegangen sind und ihn auch sofort aufgemuntert haben. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist ein junger Mensch, der die Fehler nicht extra macht. Und deswegen war die Aktion auf alle Fälle sehr gut. Und ja, wir müssen bei allem, dass wir heute mal wieder auf dem Boden liegen, so schnell wie möglich aufstehen. Auch wenn natürlich da eine Unruhe oder besser gesagt auch man merkt natürlich, dass nicht so viele an uns glauben. Ja, es ist wichtig, dass wir den Glauben in die Mannschaft sofort wieder bringen, weil wir es immer noch in der Hand haben. Das ist ganz entscheidend. Ja, auch wenn heute die Niederlage wehtut. Wir haben selber in der Hand, was die Relegation betrifft, und müssen natürlich sehen, was Freiburg macht. Also von dem her wird das auch für den kommenden Samstag natürlich ein Nervenspiel. Ja, das war ein O-Ton von Bruno Labbadia direkt nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Da hat man auch so die Niedergeschlagenheit, glaube ich, so sehr gut durchgehört, auch wenn er da versucht, Kontenance zu bewahren und natürlich auch nochmal betont hat drumherum, weil natürlich alle jetzt noch massivst drauf einprügeln, Trainingslager nichts gebracht, was ist mit einer Trainerdiskussion und so weiter und so fort. Ja, dafür sind wir momentan sehr, sehr gut in diesen Tagen, dass wir auch nicht nur auf dem Platz keine Leistung abliefern, sondern auch, dass das drumherum ja ganz schlimm ist, möchte ich mal sagen. Gehe ich auch gleich nochmal gesondert drauf ein, weil das ganz viel dann natürlich auch damit zu tun hat, wie wir uns am Samstag ja oder auf Samstag vorbereiten und am Samstag dann auch präsentieren werden. Und das ist ja, das macht mir Sorge, sagen wir es mal so. Nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sondern auch drumherum, wie gesagt, dazu dann gleich noch mehr. Ja, Bruno Labbadia, was hat er gemacht? Offensichtlich versucht, alle Register zu ziehen mit Trainingslager, mit ja, Teamabenden etc. etc. Und das funktioniert alles nicht, weil, und da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile einig, dass, oder sagen wir mal so, ich bin mir da ziemlich sicher, dass es eher daran liegt, als dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, der alles egal ist und dass sie keinen Bock haben. Das hat man nämlich gesehen gegen den HSV bis zum Gegentor, jetzt hat man es gesehen gegen Leipzig bis zum Gegentor. Da hat man ordentlich gespielt, da hat man ja zum Teil auch die besseren Möglichkeiten gehabt und dann, ja, dann fällt das Kartenhaus mit dem ersten Gegentreffer in sich zusammen und ja, man kommt nicht mehr hinterher. Man macht Fehler wie Felix Udokai, auch der tat mir richtig leid, der Junge, eigentlich guter Spieler, den wir da verpflichtet haben, der natürlich auch jetzt in dem Alter ist, wo er sich wahrscheinlich nochmal einen Kopf mehr macht und dann haut er da 2,5, 3 Böcke raus und das wird jedes Mal ganz knallhart bestraft. Und ja, da was soll man dazu sagen, außer Junge, Respekt, dass du dich dann hinterher auch hinstellst. Das machen andere Spieler, die wesentlich gestandener sind als du nicht. Und das sagt auch vielleicht eine Menge aus. Und deswegen bin ich froh, dass wir Udo haben. Aber auf der anderen Seite war es natürlich Samstag, muss man ganz klar sagen, auch ein rabenschwarzer Tag. Aber das weiß er, glaube ich, auch selber. Ja, Bruno Labbadia, waren wir ja gerade bei den Sachen, was er da auch versucht hat. Und ja, da muss ich auch wieder mal ganz vorne anfangen, nämlich spieltaktisch und bei der Aufstellung. Jetzt haben wir jetzt tatsächlich mehrfach gesehen, dass diese Dreierkette in der Form, wie wir sie spielen, nicht funktioniert. Ja, also eine Dreierkette soll ja für Stabilität sorgen, man soll hinten auch dicht gestaffelt stehen, man soll das Zentrum dicht kriegen und so weiter und so fort. Und das funktioniert aber nur, wenn du einigermaßen passsicher nach vorne bist, aus meiner Sicht. Und der VfL Wolfsburg hat gegen Leipzig wieder eine Passquote, ich glaube, die lag bei 77%, also deutlich unter den mindestens nötigen 80 aus meiner Sicht, wenn du dann ein Spiel erfolgreich bestreiten willst. Und da musst du natürlich auch die Zweikämpfe gewinnen. Auch da hat der VfL ja massivst, ja abgelost, möchte ich mal sagen, 55% der Zweikämpfe, deutliches Verhältnis plus für Leipzig. Und dann, wenn die den Ball erobert haben, dann geht es schnell, das wissen wir. Und dann ist das Problem bei dieser berühmten Dreierkette, dass die beiden Außenverteidiger in der Vorwärtsbewegung natürlich mit dem Mittelfeld unterwegs sind und ja, hoch stehen. Und dann gibt es einen Pass in die Tiefe, wo dann meistens dann der ja, Ball wieder verteilt wird auf dem Flügel. Außenverteidiger kommt nicht hinterher, Pass hinter die Abwehr und dann wird zurückgelegt. Ja, und dann kommt der Innenverteidiger einen Schritt zu spät, weil wir dann auch nicht die nötige Geschwindigkeit haben oder vielleicht auch das Stellungsspiel, um das dann letztendlich zu verhindern. Ja, und das ist dann halt auch der Unterschied zwischen einer Mannschaft, die noch um Europa spielt und einer Mannschaft, die ja mit 30 Punkten eigentlich ja von Glück sagen kann, dass sie noch nicht jetzt abgestiegen ist, sondern dass wir noch alle Möglichkeiten haben, drin zu bleiben in der Liga. Und das ist das, ja, woran wir uns, glaube ich, auch, das hat ja Bruno Labbadia auch gesagt, wir haben es immer noch in der eigenen Hand, das ist das, woran wir uns hochziehen können denn oder müssen, weil viel mehr gibt es auch ehrlich gesagt gar nicht. Das sieht man auch, wie gesagt, an den ganzen Zahlen, die es dann auch gegeben hat gegen Leipzig, also wenn man auch wieder sieht, dass der VfL wieder 2 Kilometer weniger gelaufen ist als der Gegner. Das muss sowieso, also war im Vergleich zu einem normalen Bundesligaspiel eh fast so ein lauer Sommerkick. Ja, keine 110 Kilometer hat irgendeine Mannschaft von denen abgerissen. Das ist natürlich echt sehr, sehr wenig. Ballbesitz haben wir drüber gesprochen, ne? 77%. Ballbesitz leichter Vorteil für uns, hat aber auch ehrlich gesagt nichts eingebracht. Vor allen Dingen dann tatsächlich nach dem Gegentreffer. Da sind wir ja dann tatsächlich wieder ja, zusammengebrochen. Und das sind natürlich so Sachen, die eigentlich auch nicht gehen. Ja, wir haben über Felix gesprochen. Lass uns mal kurz auf die Zahlen gucken, denn im Grunde, ja, wenn man nur auf die Zahlen guckt, 81% Passquote, noch relativ sicher gewesen. Ja, nutzt ja nichts, wenn du zweimal dann über den Ball schlägst oder dann den einen Fehlpass spielst, wo dann der Stürmer dazwischen spritzen kann. 50% gewonnener Zweikämpfe ist okay insgesamt, aber natürlich auch kein Heldenstück, was das angeht. Und dann haben wir natürlich auch das Problem, wenn wir nach vorne gucken. Josep Brekalo ist ja da so als hängende Spitze aufgeboten worden. Ja, Zweikämpfe 25%, Passquote 62%. Auch das wieder so ein Punkt. Ein junger Spieler, der versucht sich, ja, der traut sich auch viel, versucht dann auch im 1 gegen 1. Das sieht erfrischend aus, aber führt natürlich dann auch immer zu den Ballverlusten, die wir dann in der Umschaltbewegung nach hinten ja fast nicht mehr verteidigt kriegen. Und das ist auch ja ein Punkt, wo man dann tatsächlich sich fragen kann, müssen wir da nicht ein anderes System letztendlich auch spielen oder anders zu Werke gehen auch. Und ja, Divock Origi hat 5 Torschüsse abgegeben als Spitze. Ja, war aber auch, glaube ich, nur einer gefährlich, der relativ da am Anfang war. 80% Passquote. Immerhin kann er die Bälle besser festmachen. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen, jetzt im Vergleich zu Nani Di Mata, der da lange gespielt hat. Also zumindest, wenn er den Ball da mal vorne hat, dann spielt er nochmal zum Mitspieler weiter. Gewinnt aber auch nur 41%, wobei das für einen Stürmer eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Das sind alles so Werte, die auch Mario Gomez, glaube ich, mal erreicht hat bei uns. Und ja, einen besonderen Blick möchte ich auch nochmal werfen auf ja, den Torschützen natürlich. Und da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil ganz ehrlich, wir kommen ohne Daniel Didavi nicht aus. Das Problem ist, er weiß, wo das Tor steht, er ist der Einzige, der irgendwie trifft. Aber ja, dann der Rest des Spiels, ich meine 65% Passquote, das ist unterirdisch für einen Mittelfeldspieler, der auch dann letztendlich die Bälle verteilen soll, für Sicherheit sorgen soll. Und 25% gewonnene Zweikämpfe, boah, das ist quasi nicht existent auf dem Platz. Da muss man, ja, ich habe ein paar Sachen gesehen, da wollte er grätschen, wollte ein Zeichen setzen und so weiter, alles gut, aber das sind halt auch Punkte, die uns dann nichts einbringen unterm Strich und ja, gibt dann einen Torschuss ab, bereitet 2 vor. Das geht natürlich besser, aber es ist halt ein Freigeist in Anführungsstrichen, den kannst du zum Verteidigen ganz, ganz vielen Punkten gar nicht, ja, gar nicht das Spielen mit ihm zusammen das Spielen, aber er ist ungeheuer wichtig, was die Offensive angeht, deswegen muss man da eigentlich die Balance finden und deswegen wäre ich, ja, wie gesagt, für ein System, was vielleicht ihn weiter vorne platziert und nicht, wo er dann auch noch im zentralen Anführungsstrichen Mittelfeld weiter arbeiten muss. Aber vor allen Dingen bin ich der Meinung, die Dreierkette muss hinten weg, dass wir da ja, das spielen, was die Mannschaft offensichtlich ja, besser gewohnt ist, beziehungsweise mehr mit anfangen kann. Ja, und einen Blick möchte ich auch noch werfen auf Renato Steffen. Der hat muss ja Linksverteidiger mehr oder weniger gegen. Hat er immerhin 86% seiner Passpässe an den Mann gebracht, hat eine Flanke geschlagen, was natürlich echt wenig ist, nach vorne, zwei Torschüsse vorbereitet und 50% der Zweikämpfe gewonnen. Ja, das ist auch alles eher so Durchschnitt, möchte ich mal sagen. 33,4 km/h war er mal schnell von der Höchstgeschwindigkeit. Ja, das ist schon mal gar nicht so verkehrt, aber wenn du die Schnelligkeit dann unterm Strich auch nicht ausspielen kannst, beziehungsweise dann auch nicht die Torgefahr entwickelst, dann ja, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, wie man da besser zu Werke gehen kann. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir die Leute vielleicht auch mal auf den Positionen einsetzen sollten, wie sie denn auch spielen können. Und ich glaube nicht, dass Renato Steffen, gerade was die Rückwärtsbewegung angeht, da so seine Stärken hat. Das aber jetzt, wie gesagt, rein inhaltlich, rein sportlich gesehen, die Sachen, über die man immer diskutieren kann, die vielleicht auch andere Leute anders sehen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, jetzt kommen wir dann auch mal zu den ja, unangenehmen Tatsachen, die so ein bisschen abseits des Platzes auch passieren. Wölferadio, der VfL-Podcast. Ja, und da fangen wir natürlich an mit den Ereignissen dann auch nach dem Spiel. Ja, dass da die Mannschaft entsprechend nicht gerade freundlich empfangen wird in der Kurve nach dem 1:4 und ja dem Auftritt, der ja wieder dann gerade auch ja nicht gerade von massivem Kampfes- und Siegeswillen gekennzeichnet war. Wie gesagt, ich glaube mittlerweile, dass es natürlich an dieser Verunsicherung liegt und nicht daran, dass da keiner Lust hat. Aber dann muss ich mich auch anders einbringen aus meiner Sicht, beziehungsweise muss auch anders aussehen auf dem Platz. Aber das nur noch mal am Rande, um nicht schon wieder redundant zu sein. Aus meiner Sicht dürfen wir aber nicht diese Unsicherheit weiter befördern, weil das haben wir ja gesehen, dass ja die Mannschaft ganz passabel, möchte ich mal sagen, oder in Ordnung spielt, bis dann der Gegentreffer fällt. Also müssen wir eigentlich alles, um da schon mal vorzugreifen, gegen Köln dran setzen, dass diese Verunsicherung nicht eintritt. Und da müssen wir halt gucken, dass wir dann ja die Mannschaft dahingehend unterstützen, beziehungsweise nicht weiterhin verunsichern. So, der Punkt ist, und das glaube ich ganz fest, vielleicht können wir die Pille nicht ins Tor schreien, was das angeht, oder wir können es nicht massiv besser machen, dass die Mannschaft besser spielt. Und das ist ja auch mal so eine Diskussion, die ich gerne dann auch im Wolfsblock führe oder die auch gerne dort geführt wird. So von wegen, ja, warum soll ich mich denn anstrengen, wenn die Mannschaft da sich nicht anstrengt? Ja, kann ich auch verstehen, aber das ist das Los des Fans, weil sonst müssten wir alle selber mitkicken, was wir aber nicht tun. Also müssen wir gucken, was können wir für Aufgaben erfüllen oder was sind unsere Aufgaben dabei. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir massivst positiv einwirken können im Sinne von wir brüllen jetzt den Ball ins Tor, aber wir können alles dafür tun, dass es nicht schlechter wird, beziehungsweise dass die Mannschaft nicht schlechter agiert. Und wenn wir dann sozusagen uns alle gegenseitig runterziehen, ja, dann wissen wir genau, wie das am Samstag ausgehen wird. Aber wie gesagt, ich wollte ja nochmal eingehen auf die Ereignisse nach dem Spiel. Passt natürlich auch ins Bild. Da wird auch dann genüsslich von den Medien aufgegriffen. Wolfsburg, die Mannschaft hat Angst vor den eigenen Fans und so. Da wird der Bus umgeleitet. Nacht- und Nebelaktion, so klingt das ja alles, als ob da ja mit Forken und Fackeln bewaffnete Fans vor dem Center da gewartet hätten. Also ich habe mir das auch von mehreren Leuten, weil ich ja persönlich nicht da sein konnte, mehreren Leuten auch versichern lassen. Also da war das in Anbetracht der Tatsache oder das, was so bei anderen Bundesligisten los ist in so einer Situation, da war das noch relativ friedlich, möchte ich mal sagen. Aber natürlich, und dann auch wieder zu sagen, und da muss man halt dann die Verantwortlichen verstehen oder vielleicht auch die Sicherheitskräfte, dass sie sagen, aber so richtig kontrollierbar ist das jetzt nicht. Wissen wir ja alles nicht, was da abläuft. Und dann versuchen wir mal eher eine Nacht drüber zu schlafen, bevor wir das dann vielleicht nochmal aufarbeiten. Aber es sieht natürlich beschissen aus, muss man mal ganz klar sagen. Aber die Entscheidung ist dann jetzt letztendlich auch so gefallen, was schade ist. Aber wichtig ist, dass überhaupt miteinander geredet wird. Und dass wir vielleicht dann auch heute Abend bei der OFC-Versammlung dann ja auch nochmal das eine oder andere Wörtchen darüber verlieren. A, wie ist die Saison gelaufen? Aber B, vor allen Dingen auch, wie gehen wir jetzt dann in das letzte Spiel rein? Aber wie gesagt, das sind halt so Sachen, die dann auch uns immer wieder vor die Füße fallen, egal wie du es machst, machst es verkehrt. Gerade auch so, was jetzt die Situation angeht, da kann ich vielleicht mal ein Beispiel nochmal erzählen, wie so eine Nummer dann letztendlich auch abläuft, wie wir dann auch ja dann auch gesehen werden von den Medien, beziehungsweise was da auch für ein Spiel gespielt wird. Ich kenne mich ja da einigermaßen aus, deswegen kann ich das ja auch mal sagen. Und das sind halt so so Sachen, dann gibt es nach so einem Spiel, logischerweise, da gibt es dann hämische Rufe aus der Kurve, da gibt es dann, ja, da wird der Trainer sozusagen nochmal ein bisschen durch den Kakao gezogen, dann gibt es ein 1:4 auf den Arsch, so, und dann ist auch ganz logisch, und da gab es ganz, ganz viele Medienanfragen in die Richtung, oder das ist völlig logisch in dieser Situation, ja, was ist jetzt eigentlich mit dem Trainer? Geht man dann in das letzte Spiel oder die letzten Spiele noch mit Bruno Labbadia? So. Dann passiert Folgendes. Irgendwann sind das halt ganz, ganz viele Anfragen oder diese Nummer, die schwelt und alle reden drüber. So. Und dann reagiert der Verein darauf und gibt ein Statement raus und sagt, nein, Bruno Labbadia bleibt. Und was machen dieselben Medien, die die Anfragen gestellt haben, dieselben Medien, die sagen jetzt, ja, jetzt bricht der VfL aber unnötigerweise eine Trainerdiskussion vom Zaun. Da seht ihr mal, wie, ja, merkwürdig dieses Geschäft ist letztendlich und wie man da auch letztendlich auch keine, ja, wo man, egal was man macht, wie man es falsch macht. Oder man kann es nur falsch machen. Und das ist total unfair und das finde ich auch an der Stelle, ja, klar, wer einen Schaden hat, bei dem ist das dann halt so, so funktioniert das dann letztendlich auch. Aber nur, dass ihr auch das vielleicht mal einordnen könnt, wie dann auch letztendlich dann auch berichtet wird. Genau das Gleiche und deswegen appelliere ich auch immer an die eigenen, ja, an die eigene Verantwortung, die wir als Fans haben, ja. Wenn ich da diese Windelaktion, ich wollte da gar nicht darauf eingehen, ich habe das schon am Samstag bekommen und habe mir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, habe gedacht, na, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, dass das jetzt quasi da irgendwie rund geht und ich habe echt darauf gehofft, dass da keiner drauf einsteigt, weil einsteigt von der Zeitung aus, weil ich nicht gedacht habe, dass man auch nochmal so tief sinken kann, wenn da einer Scheiße-Windeln aufhängt, dass da noch einer drauf eingeht. So, aber es wird natürlich gemacht in so einer Situation und ganz ehrlich, Leute, wer das auch immer gemacht hat, sollte es einer von uns gewesen sein, ich schäme mich, ganz ehrlich, weil das ist nicht mehr witzig, das ist auch keine coole Aktion, das ist auch, ja, hat auch nichts mit Frust zu tun und so weiter und so fort, das ist einfach nur peinlich und hat kein Niveau und da schäme ich mich für, dass ich da dasselbe Trikot trage, muss ich ganz ehrlich gestehen und das ist auch keine Rechtfertigung, wie die Mannschaft spielt, weil was soll so eine Aussage auch, ja, bringen? Also ganz ehrlich, das ist auch keine spontane Geschichte, wenn ich da Zettel ausdrucke und das sammle und dann zur Arena fahre und das da ranhänge, da will ich was mit erreichen und da weiß ich auch genau, was ich mache und das ist auch keine Kurzschlusshandlung und so weiter und deswegen kann ich das nur aufs Allerschärfste verurteilen. Und was passiert? Es strahlt auf uns alle aus. Wir sind die Fans, ja, die dann die Scheiße-Windeln aufhängen. Wir sind die Fans, die, ja, was weiß ich, was pöbeln, die über den Zaun steigen und sonst irgendwas. Und deswegen vielleicht das auch schon als Appell für Samstag, egal was passiert, und es kann viel passieren am Samstag, lasst es uns, ja, mit Fassung ertragen, weil eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt nicht. Was haben wir uns aufgeregt, euren Arsch abgelacht über die scheiß Braunschweiger letztes Jahr mit dem Platzsturm nach der Relegation, wo wir insgesamt cool geblieben sind und das muss auch unser Ziel sein. Wir müssen relativ cool bleiben. Ich weiß, das ist schwierig, mir fällt es auch schwer. Ich muss das am Samstag auch noch kommentieren oder ich darf es kommentieren. Wird mein erstes Endspiel sein für Wölfe Radio Arena Live und ich hoffe, dass dann, ja, es nicht zum Äußersten kommt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil sonst weiß ich auch nicht, wie ich da emotional darauf reagiere. Aber unterm Strich, lasst es uns bitte nicht so machen wie alle anderen, sondern lasst uns cool sein, lasst uns Wolfsburger sein, lasst es das auf unsere Weise erledigen und nicht, ja, wie es auch schon hunderte Mal gesehen worden ist. Bitte tragt es, ja, mit Anstand und lasst es uns vernünftig über die Bühne bringen und vielleicht haben wir ja auch tatsächlich noch die Möglichkeit, ja, alles noch zum Guten wenden zu lassen und diese Möglichkeit dürfen wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen, denn wenn wir 30 Punkte haben nach 33 Spieltagen und noch nicht abgestiegen sind, dann müssen wir, und das habe ich auch geschrieben, im Wolfsgeheul, dann müssen wir dieses Geschenk jetzt annehmen, dann geht der HSV runter, ist mir aber auch scheißegal, von mir aus könnte auch Buxtehude stehen, es geht jetzt nur um den VfL und das müssen wir im Auge haben und das müssen wir jetzt tatsächlich auch ins Auge fassen am Samstag, dass nur noch darum geht und ja, der Aufruf der aktiven Fanszene, Treffen um 11 Uhr im Kaufhof, nochmal einen Fanmarsch machen, ist genau richtig, so einen Marsch nochmal zu mobilisieren und nochmal zu zeigen, wir stehen alle zusammen, es geht um uns und wir kriegen das alles gewuppt und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch der richtige Weg. Ja, und über die Situation beim VfL Wolfsburg, da möchte ich auch reden mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Ja, und viele VfL-Fans werden ihn wahrscheinlich kennen unter seinem Instagram-Profil vfl.wolfsburgfans. Da ist er nämlich unterwegs und da warten auch, ja, 7000 Follower so ungefähr täglich auf Neuigkeiten von ihm und ein paar Sachen, die er da postet. Und das ist der Tim. Hallo, Tim. Hallo, Tim. Ja, wir VfL-Fans haben ja gerade eine richtig schwere Zeit und das ist natürlich auch alles Mist, was da grundsätzlich passiert. Wie geht's dir denn persönlich mit der ganzen Situation? Ja, also in letzter Zeit denke ich immer viel darüber nach, was bei der Mannschaft, beim Team, bei den Spielern falsch läuft und wieso sie es nicht hinkriegen, eine gute Leistung auf den Platz zu bringen, dass sie auch mal einen Sieg holen, wichtigen. Aber ich versuche auch dann in der Woche mich ein wenig nicht mit deinem Verein zu beschäftigen, was ja eigentlich ziemlich schwer ist, wenn man so eine Instagram-Seite hat, den VfL. Und dann versuche ich immer mich abzulenken und nicht immer auf schlechte Gedanken zu kommen und auch ein bisschen positiv in die Zukunft zu blicken, dass vielleicht noch eine Besserung eintritt und wir den Klassenerhalt schaffen. Ja, Samstag gab es 1-4 auf den Sack in Leipzig. Da haben wir sicherlich auch alle nicht gejubelt. Und die Frage ist, und das habe ich auch im Vorgespräch ja so ein bisschen thematisiert, würde ich gerne auch mal an dich weiterreichen, nämlich die Leistungsfähigkeit der Mannschaft. Hast du das Gefühl, das liegt eher, ja, so eine Leistung an der Verunsicherung oder sind da zu viele Leute auf dem Platz, die keinen Bock haben? Ist ja auch das, was unter VfL-Fans viel diskutiert wird. Ja, ich denke, dass die Spieler schon verunsichert auf dem Feld auftreten. Vor allem auch, weil sie selbst nicht ganz zu Recht wissen, was bei ihnen falsch läuft. Auch der ganze Trubel um die Mannschaft herum, wie ein Trainerwechsel nach dem anderen, hilft nicht wirklich weiter. Die Siege, die das Team geholt hat, sind ja auch nicht auf eine gute Leistung zurückzuführen, sondern eher auf den Kampfeswillen und den Willen, den Ball hinter die Linie zu drücken. Also eine gute Leistung hat der Verein ja in der letzten Saison ja nicht wirklich gezeigt. Ich denke, damit die Mannschaft wieder Leistung auf dem Feld zeigen kann, müssen sie damit anfangen, Spaß beim Spielen zu haben. Jetzt hat der Bruno Labbadia schon viel versucht, Trainingslager, taktische Ausrichtungen, Änderungen, Teamabende etc. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt Trainer wärst? Was gibt es denn da aus deiner Sicht noch für Möglichkeiten oder worauf würdest du denn setzen? Mannschaft wäre ich jetzt eigentlich ziemlich ratlos und hätte nicht wirklich eine Idee, was man da machen kann. Das letzte Spiel ist ja sehr wichtig, es geht ja nochmal um alles und eigentlich bin ich ziemlich froh, dass ich nicht in der Position bin, die Mannschaft zu trainieren und sie für das letzte entscheidende Spiel vorzubereiten. Also was jetzt Labbadia macht, ich könnte mir keine Empfehlung geben. Neben dem Sportlichen ist ja auch immer ja Stimmung im Umfeld und der Zusammenhalt unter den Fans Thema bei uns. Wie hast du das auch persönlich wahrgenommen in den letzten Wochen? Wie wird da auch vielleicht in deinem Umfeld drüber diskutiert? Ja, also ich glaube, die Stimmung zwischen den Fans ist relativ gespalten. In meinem Umfeld nehme ich halt wahr, dass es einige Meinungen gibt, wo die Menschen schon an dem Punkt angelangt sind, wo es ihnen gleichgültig ist, ob der VfL jetzt absteigt oder in der ersten Liga bleibt. Andere sind zum Beispiel auch voller Hoffnung und haben Vertrauen in die Mannschaft, dass sie es schaffen. Also da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Persönlich finde ich das nicht so schön, dass die Meinungen da auseinandergehen, weil wir eigentlich alle das Beste für den Verein möchten. Ob das Beste jetzt ein Neuanfang nach dem Abstieg oder nach dem Klassenerhalt ist, findet man erst hinterher heraus. Aber einen Abstieg sollten wir jetzt besser nicht herausfordern. Weil der Wiederaufstieg bei unserem Verein ja auch keine Selbstverständlichkeit sein wird. Ja, für das nächste Spiel würde ich mir auf jeden Fall einen engeren Zusammenhalt wünschen und auch in Zukunft, weil das das Beste für den VfL. Du betreibst ja auch den Instagram-Account vfl.wolfsburg-fans. Es sei ja auch einige tausend Follower, die immer auch darauf warten, dass du da was Neues postest. Wie kam es da mal zu? Wie bist du da drauf gekommen, das auch so zu machen und ja dann auch als VfL-Fan da aufzutreten? Ja, ich habe damit 2013 angefangen. Ist erst aus Langeweile entstanden. Später hatte ich dann noch viel mehr Spaß daran und habe auch täglich Bilder hochgeladen und informiert. Und heutzutage läuft es eigentlich eher mittelmäßig, weil ich neben der Schule irgendwie nicht mehr die Zeit und die Motivation finde, täglich Bilder zu posten, was eigentlich mein Anspruch ist. Und auch der Anspruch der Abonnenten, dem möchte ich eigentlich auch eher nachkommen. Und naja, ich suche jetzt auch einen zweiten Admin, den ich vertrauen kann, um damit er mir ein bisschen unter die Arme greift und ich dann auch mehr posten kann. Ja, kann sich ja der eine oder andere auch bewerben, gerne hier über das Wölfe-Radio, das leite ich dann an den Tim weiter, wer da gerne auch mal Admin sein möchte, dann sucht sich da der Tim einen aus. Letzte Frage, beziehungsweise zwei, die erste bis zu Samstag live mit im Stadion und die zweite, steigt der VfL direkt ab am Samstag? Ja, Samstag bin ich natürlich im Stadion, ich habe eine Dauerkarte, bin bei jedem Spiel dabei und ich glaube nicht, dass wir Samstag absteigen. Ich glaube, unten wird sich nicht mehr viel ändern an der Tabellenkonstellation. Und ich hoffe, wenn die Mannschaft und die Fans am Samstag zeigen, dass sie den Klassenerhalt wirklich wollen, dann können wir uns auch mit einer Freiburger Niederlage auf Platz 15 retten. Und das wäre jetzt mein größter Wunsch. Ja, ich glaube, den haben ganz, ganz viele VfL-Fans mit dir gemeinsam. Das war Tim. Er betreibt auf Instagram den Account vfl.wolfsburg-Fans. Es sind auch einige tausend Wölfe-Anhänger, die ihm da entsprechend folgen. Und ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir auch. Danke. Kurzpassspiel. Ja, in der zweiten Liga bei Arminia Bielefeld gibt es ja sozusagen einen Abhörskandal. Da hat per WhatsApp, und das ist jetzt rausgekommen, der Spieler Keanu Staude, ist auch ein geiler Name, finde ich, so wie Pascal Schmidt Piepenbrink oder so. Auf jeden Fall, der hat die Mitspieler beleidigt, unter anderem als Sprössling einer, dem horizontalen Gewerbe sich hingebenden Mutter. Doch nach Wölferadio-Informationen war alles ganz anders, denn es wurden ja keine Beschimpfungen verschickt per WhatsApp von dem lieben Keanu, sondern einfach Texte von Farid Bang. Kurios auch die Nummer da aus dem Iran. Dort wurde auch das Spiel Bayern gegen Köln übertragen. Das Problem war, da hat Bibiana Steinhaus gepfiffen. Also Schiri war eine Frau und das geht natürlich bei den strengen Sittenwächtern da nicht im Iran. Und entsprechend haben die da, ich will nicht sagen rausgeschnitten oder jedenfalls so eingestellt, die Kamera oder den Schnitt, dass da die Frau nicht zu sehen war. Das Verfahren soll jetzt aber Schule machen, auch in der Bundesliga. Christian Streich hat schon mal den Antrag gestellt, dass aus jeder Partie Schiri Stieler gestrichen wird. Thomas Tuchel soll ja demnächst als neuer Paris-Trainer vorgestellt werden und angeblich paukt er, weil er auf der ersten PK schon Französisch sprechen möchte, die Vokabeln, dass er da auch die Sprache beherrscht. Und hier sind die Top 5 Vokabeln, die Thomas Tuchel auf Französisch schon beherrscht. Auf Platz 5 Pas de gluten, also glutenfrei. Auf Platz 4 Quatre du quête, also Viererkette. Auf Platz 3 Le Chiri et Merde, der Schiedsrichter pfeift irgendwie Mist. Auf Platz 2 Aki Watzke et Merde, Aki Watzke ist mein bester Freund. Und auf Platz 1 die wichtigste Vokabel oder der wichtigste Satz, den Thomas Tuchel schon auf Französisch kann, damit er ihn schon auf der PK bei der Vorstellung sagen kann. Je t'aime, Neymar. Je t'aime. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel zum letzten Mal in dieser Saison vor dem 34. Spieltag, vor dem so wichtigen Spiel gegen den 1. FC Köln, spiele ich mit dem TV-Journalisten aus Köln, Tobias Hemmersbach. Hallo Tobias. Hi Lars, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne doch. Und ja, ich würde jetzt nicht anfangen mit Bruder im Schmerz, weil es ja bei uns noch nicht so weit ist und hoffentlich auch nicht dazu kommt. Aber wie habt ihr denn die Saison in Köln, ja, auch dann letztendlich mit dem Abstieg verdaut bislang? Grundsätzlich, ja, verdaut ist das inzwischen, weil der Abstieg schon länger feststeht. Und damit habe ich mich jetzt inzwischen abgefunden, dass wir absteigen und kann jetzt irgendwie auch schon so langsam auf die zweite Liga gucken und habe mich damit abgefunden. Grundsätzlich war das eine total schmerzhafte Saison, weil die letzten 3 Jahre davor super gelaufen sind für den 1. FC Köln. Ich finde, der Verein hat eine tolle Arbeit geleistet in den 3 Jahren davor. Das hatte alles eine sehr gute Richtung und das Ende in der letzten Saison war natürlich phänomenal mit dem Erreichen von der Euroleague. Das war brillant und umso schmerzhafter war das dann, als das so schnell gekippt ist. Und dann ist es ja auch schon relativ schnell klar geworden, dass das eine wahnsinnig schwere wird, weil da sehr viele Katastrophen zusammengekommen sind. Mit schlechtem Auftaktprogramm, vielen Verletzungen, blöde Transfers, beziehungsweise der Verkauf von Toni Modeste. Das waren alles so Anzeichen dafür, dass das auch ganz schnell nach ganz unten gehen könnte. Und jetzt die Rückrunde, ich habe da selten größere Hoffnung gehabt, weil der Abstand halt einfach immer so war. Ich hatte auch nicht erwartet, dass die Konkurrenz noch so doll schwächelt, dass wir da überhaupt eine Chance haben. Sodass das dann zwischendurch auch immer noch mal wieder schmerzhaft war, als wir so nah dran waren, dass es vielleicht doch noch klappen könnte. Letztlich aber dann so spätestens mit dem Spiel gegen Mainz, da war für mich klar, okay, das ist gegessen, das müssen wir jetzt abhaken. Da war ich schon sehr frustriert, weil das tat mir für den Verein sehr leid. Ich habe ja schon einige Abstiege erlebt und ich fand, das war jetzt irgendwie ein sehr bitterer, weil ich halt, wie gesagt, fand, die Mannschaft, der Verein, sich jahrelang echt gut verkauft, haben gute Arbeit geleistet und die hätten das nicht verdient gehabt, so blöd sich das anhört, aber da war so bei den Abstiegen davor, war irgendwie auch immer okay, dass sie abgestiegen sind, fand ich, wenn man es versucht, so ein bisschen neutral zu beobachten oder zu analysieren. Dieses Jahr war es halt echt wirklich schade. Es hat mir sehr um den Verein leid getan, weil das vorher so gut funktioniert hat. Wurde ja, und das ist vielleicht so ein bisschen Balsam auf die Kölner Seele gewesen, auch viel Bericht drüber, über die Vereinstreue, Horn, Hector, Risse, Höger, glaube ich, sind da diejenigen gewesen, die gesagt haben, wir löffeln das wieder mit aus und gehen mit runter in die zweite Liga. Ist das letztendlich nur medienwirksam inszeniert bei der ganzen Geschichte oder was steckt da grundsätzlich dahinter? Weil es bleiben ja wahrscheinlich ja nicht alle, also aus der Mannschaft, oder ist das letztendlich auch eine Typfrage bei den Angesprochenen? Das ist ein bisschen bestimmt eine Typfrage, das ist bestimmt ein bisschen auch ganz gut verkauft, aber also wenn du sagst Typfrage, dann steht da ja dahinter, ich glaube, die wollen das schon ernsthaft machen und ich nehme denen das auch ab. Das muss man vielleicht mal so ein bisschen im Einzelfall gucken, also bei Timo Horn, das ist ein Kölner und wer die Kölner kennt, der weiß, dass die sich hier auch sehr heimisch fühlen und die wechseln, glaube ich, einfach nicht so gerne. Da muss schon ein super Angebot kommen. Jonas Hector ist nochmal so eine andere Geschichte. Bei dem Jonas Hector ist das, glaube ich, einfach, der ist ja relativ spät Profi geworden. Dass der überhaupt so groß rauskommt, ich glaube, für den ist das immer noch, mit 20 wird er nicht erwartet haben, dass er irgendwann mal da steht, ansatzweise, wo er jetzt steht. Und der ist dafür einfach sehr dankbar und, glaube ich, auch so ganz happy und zufrieden damit und sagt sich eben vielleicht auch, boah, wenn ich jetzt zu einem anderen Verein gehe, ist das wirklich wert? Ich meine, der verdient hier wunderbar viel Geld, der hat hier viel erreicht und kann ja auch noch was erreichen. Das liegt, glaube ich, bei ihm dahinter. Bei ein, zwei anderen Spielern habe ich auch so gehört, dass, glaube ich, die Perspektiven für die bei anderen Vereinen gar nicht so groß sind. Also Marcel Risse oder Höger, muss ich sagen, die haben wirklich schreckliche Verletzungsgeschichte hinter sich. Da ist die Frage, welcher andere Verein die wirklich nehmen würde. Ja, ich finde das dann am Ende auch total okay, wenn beispielsweise jetzt Leonardo Bittencourt sagen würde oder sagt, das sieht ja sehr danach aus, ich verlasse den Verein, ich will noch was erreichen. Das passt schon. Ich finde, das passt eben zu Leo Bittencourt, dass der sagt, er geht. Das würde ich ihm überhaupt nicht vorwerfen. Er hat tolle Arbeit geleistet in den Jahren. Es passt eben dann aber auch so für Jonas Hector oder Timo Horn, dass die, glaube ich, sagen, nee, wir versuchen es nochmal. Und die Perspektiven hier in Köln sind ja so schlecht nicht. Der Verein ist finanziell gut aufgestellt. Der ist, so wie man das so sieht, sieht das auch ganz ordentlich aus mit Armin Fee, Markus Anfang, da kommt ein Trainer, der auch erstmal ganz gut wirkt. Das heißt, die sind, glaube ich, auch optimistisch, dass das wieder aufwärts geht und dass sie sich dann auch in der Liga halten können. Und dann ist das natürlich auch immer eine Frage, haben die jetzt wirklich so Bombenangebote bekommen, wo die sagen, oh, da muss ich unbedingt hin? Das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, obwohl England nimmt doch jeden. Timo Horn oder Jonas. Ja, England nimmt jeden, aber da glaube ich auch, also die kriegen ja auch gutes Geld in Köln. Und ich weiß jetzt nicht, ob West Bromwich für Timo Horn so attraktiv wäre oder ob er sich dann sagt, nee, dann bleibe ich lieber in Köln. Dass jetzt wirklich Arsenal London oder Liverpool bei denen angefragt hätten, das glaube ich nicht. da muss man ja auch vielleicht ein bisschen realistisch sein. Ich glaube, das ist auch nicht ganz der Niveau oder das müsste sich erst noch so herausstellen, dass die so gut sind. Im Übrigen finde ich es auch okay, wenn ein, zwei Spieler den Verein verlassen. Am Ende muss man ja auch sagen, der FC steigt schon sehr rasant ab. Die Mannschaft war einfach nicht gut. Das heißt, wenn da ein bisschen ein Umbruch geschieht, ist das auch okay. Das ist auch nötig. Natürlich gehen bei so einem Abstieg auch immer Spieler, von denen du denkst, wäre vielleicht gut, wenn die geblieben wären. Aber andererseits, finde ich, muss sowas dann auch weitergehen. Und da muss man einen Cut machen und dann eben gucken mit neuen oder jüngeren oder anderen Spielern, dass man die eben ranzieht. Dafür ist dann ja auch vielleicht die zweite Liga ganz gut. Aus Wolfsburger Sicht natürlich die wichtigste Frage für Samstag. Wie sehr hängt ihr euch noch rein? Ich bin schon davon überzeugt, dass die Mannschaft sich an dem Samstag total reinhängen wird. Ich glaube, die wollen sich anständig aus der Liga verabschieden. Die werden alles geben. Und was so ein Vorteil für die Kölner ist, wenn die befreit, einigermaßen befreit spielen konnten, also in dem Sinne, dass man sagte, das ist bei denen eh schon durch, dann waren die eigentlich immer ganz gut. Also dann haben sie so das abrufen können, was die Mannschaft kann. Und das ist ja nicht so wenig. Also das hat ja die 3 Jahre davor auch immerhin für so Mittelfeld, zwar erste Liga, gereicht. Und da bin ich optimistisch. Andererseits habe ich heute auch gelesen, dass die Mannschaft jetzt schon Laktattests gemacht hat. Das spricht dann umgekehrt wieder so ein bisschen dafür, dass jetzt auch schon fast die Vorbereitungen für die nächste Saison glauben. Also das ist nicht das Spiel des Lebens für den ersten FC Köln, aber die werden es nicht abschenken. Sind denn Probleme zu erwarten? Ich glaube, es haben sich ja irgendwie 4.000 Kölner nochmal zum letzten Spiel von euch in der Bundesliga angekündigt. Ist da mit Problemen zu rechnen? Ist ja nicht mal ganz unproblematisch da, gerade dann vielleicht am letzten Spieltag. Die Kölner Fans, finde ich, haben in den letzten Jahren sich eigentlich in der Regel, wie ich finde, ordentlicher verhalten als früher. Da ist auch nicht so viel Frust da wie bei den Abstiegen davor. Da gab es ja schlimme Sachen in den Jahren davor bei den anderen Abstiegen. Das ist jetzt nicht gewesen, sondern im Grunde genommen war das ja eher so eine hochsentimentale Abschiedsfeier, wo die dann nochmal mit der Mannschaft zusammen, auch wenn sie wieder verloren haben, schön Karnevalslieder gesungen haben. Und ich glaube, solange sich die Mannschaft reinhängt, dann werden die Fans happy sein. Und ja, ich meine, wenn die Mannschaft da gewinnen sollte, dann werden die ausflippen und feiern, weil natürlich ist dann eine Konkurrenz. Und dann sagt man sich, ah, denen haben wir es gezeigt. Herrlich, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten konnten, dass wir nicht nur in Hamburg zum Start der Rückrunde gewonnen haben, sondern dann eben auch in Wolfsburg zum Ende der Rückrunde. Randale erwarte ich nicht, nee. Gut. Gibt es denn personell was, du hast gerade eben schon mal die Laktattestgeschichte angesprochen, gibt es irgendwie personell was zu beachten bei euch? Ist ja noch ein bisschen früh in der Woche, aber kann man da irgendwas schon sagen? Irgendwelche Sperren, Verletzten etc.? Also von Verletzten oder Sperren habe ich nicht gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass Leo Bittencourt schon noch sein Abschiedsspiel bekommt. Der war am Samstag, ich weiß gar nicht, ob der im Kader war, jedenfalls hat er nicht gespielt beim Spiel gegen Bayern, was eher unüblich ist. Von dem, was er kann, hätte der normalerweise auf jeden Fall gespielt. Das hatte letzte Woche so ein bisschen den Anschein, dass der Trainer wirklich mal die spielen lassen wollte, die halt nächstes Jahr auch da sind. Dass der das jetzt zweimal macht und beispielsweise so jemand wie Leo Bittencourt draußen lässt, der ja eine ganz, also der immer alles für den Verein gegeben hat, das würde mich wundern. Fände ich auch nicht richtig. Also ich finde, der soll sein Spiel bekommen. Ich glaube schon, dass das eine gute Mannschaft sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere dann auch nochmal einen Einsatz bekommt. Vielleicht der jetzt nicht unbedingt erste Mannschaft wäre. Also ich glaube so, die Aufstellung wird jetzt nicht rein danach laufen, dass die absolut beste Mannschaft da auf dem Platz steht, die es Samstag gibt, sondern vielleicht kriegt eben auch der ein oder andere noch mal ein paar Minuten, die er sich dann vielleicht in Jahren in Köln verdient hat. Ich stelle die Frage immer Fans von anderen Vereinen, wenn ich sie hier im Wölferadio zu Gast habe, nämlich wie sieht man denn in der Entfernung, also oder aus der Entfernung, jetzt in dem Fall bei dir aus Köln, die Entwicklung beim VfL, die man so gemacht hat, ja vor allen Dingen dann auch in den letzten Monaten? Puh, also das finde ich schon erstaunlich, wie chaotisch das so als Außenstehender. Ich bin ja jetzt kein Insider, da so sehr kann ich das gar nicht beurteilen, aber das wirkt schon erschreckend chaotisch. Also einmal die Vereinspolitik für sich genommen mit Sportdirektor rausschmiss, 2 Spieltage vor Ende der Saison oder 3 Spieltage vor Ende der Saison. Die Entscheidung mit Labbadia fand ich auch ein bisschen schräg. Die Mannschaft, wie sie sich präsentiert hat, finde ich auch eher erschreckend und erstaunlich. Ich meine, man muss ja sagen, dieses Jahr, es gab also im 1. FC Köln und mit dem Hamburger SV 2 Vereine, die wirklich eklatant schwach waren und wenig Punkte geholt haben. Das heißt, zumindest für den Relegationsplatz hat es jetzt dieses Jahr nicht viele Punkte gebraucht. Und eigentlich war Wolfsburg immer auch eher über dem Strich, sodass ich nicht erwartet hätte, dass die da dieses Jahr nochmal so reinrutschen können. Und das finde ich schon erschreckend als Außenstehender. Jetzt so ganz offen gesprochen, ich bin kein großer Wolfsburg-Fan oder so. Das heißt, natürlich sage ich dann auch irgendwie, ja Gott, wenn sie das so verhunzen, dann sollen sie auch ruhig mit in die zweite Liga kommen. Ja, allerdings finde ich es auch immer so ein bisschen bei Wolfsburg, ich habe das Gefühl, das gab es auch, das gibt es ja beim HSV noch immer und das gab es in Köln auch ganz lange, dass da einfach immer viel zu hohe Erwartungen da sind, dass selbst wenn eine Mannschaft 2, 3 Jahre gegen den Abstieg gespielt hat, und das muss man ja ehrlicherweise in Wolfsburg auch sagen, obwohl Pokalsieg, Meisterschaft gar nicht Ewigkeiten her sind, aber die letzten Jahre waren halt einfach nicht so gut, dass dann immer so latent eine Erwartungshaltung mitschwingt. Ja, aber nächste Saison geht's aufwärts. Und da habe ich immer so das Gefühl, da geht das einfach weit auseinander, die Erwartungshaltung und das, was die Spieler wirklich leisten können. Also ich glaube, die sind nicht viel besser. Und am Ende die Spieler, die dann so gekommen sind zu Wolfsburg, ich glaube, die sind auch nicht viel besser. Das wird eben dann auch einen Grund haben, wenn Leverkusen Memedi ziehen lässt nach Wolfsburg. Das hätten die nicht gemacht, nur wegen des Geldes. Da haben die genug von und auch die anderen Vereine. Sondern ich glaube eben auch, weil sie auf den verzichten können. Und so hat man da, glaube ich, dann einfach ein bisschen viele Spieler, die vielleicht immer denken, dass sie ein bisschen was besser sind, die ein bisschen frustriert sind bei ihrem anderen Verein, aber so viel besser eben vielleicht nicht sind als eben eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Und das ist dann gerade diese Saison oder grundsätzlich im Abstiegskampf ein Riesenproblem, wenn du da nicht eine wirklich geschlossene Mentalität hast, wenn du da Spieler hast, die wirklich dann bereit sind, so das anzunehmen und das okay finden und die vielleicht auch ruhig bleiben, so wie in Mainz. Da habe ich nicht so das Gefühl in Wolfsburg, dass die da so ein Verständnis davon haben, was sie machen müssen im Abstiegskampf. Und unter diesen Voraussetzungen, was hast du dann für Erwartungen an das Spiel am Samstag? Wie werden beide Mannschaften das angehen? Ja, ich meine, Wolfsburg wird mit dem Mut der Verzweiflung, glaube ich, versuchen, Druck zu machen auf die Kölner. Die Kölner werden, glaube ich, einigermaßen abwarten. Das ist so eine Situation, die Köln selten hatte in dieser Saison. Eigentlich fast nie, dass der Gegner erstmal machen muss. Ich meine, gut, Wolfsburg könnte jetzt auch sagen, ein Unentschieden ist ja vielleicht schon genug, aber darauf zu spekulieren, ist, glaube ich, denen zu gefährlich. Und ich glaube, die Kölner werden erstmal gucken, dass sie da recht sicher stehen und werden dann versuchen, Nadelstiche zu setzen. So ein bisschen das Spiel, was die eigentlich in den 3 Jahren davor sehr gut konnten. Das Problem bei den Kölnern ist aber, dass die nicht mehr so stabil sind. Das waren sie die ganze Saison nicht. Das ist eines so der zentralen Probleme. In den letzten Jahren war Köln einfach immer ein wirklich unangenehmer, fieser Gegner, wo die Gegner einfach wenig Torchancen bekommen haben, wo es anstrengend war, gegen die zu spielen oder ein eigenes Spiel aufzubauen. So dieses Verhindern hat Köln selten geschafft, die Saison. Aber umgekehrt ist natürlich Wolfsburg, ja, die haben kein Selbstbewusstsein. Die Stimmung ist so, was ich jetzt auch von den Trainingseskapaden da gehört habe, total im Keller. Und wir haben auch 2018 noch kein Heimspiel gewonnen. Kommt 2018, auch dazu. Genau, noch kein Heimspiel gewonnen, sodass ich mir schon ganz gut vorstellen kann, dass Köln da auch, und ich meine, der Rutenbeck hat auch, das muss man auch sagen, das ist jetzt nicht so wie Stöger ein Vertreter von Defensivfußball, sondern der hat auch durchaus mal mutig spielen lassen. Also Köln wird ein bisschen abwarten, aber dann glaube ich versuchen, da wirklich fiese Nadelstiche zu setzen. Da ist so ein bisschen dann die Frage, glaube ich, wer als Erster die Nerven verliert. Wenn das dann bei Wolfsburg ist, dann kann das sehr gut laufen für Köln. Wenn das bei Köln der Fall ist, glaube ich nicht, dass der FC jetzt unbedingt alles dran setzen wird, um da ein Spiel in Wolfsburg zu drehen. Also, dass sie dann aus dem Rückstand ein 1-0, 2-0 dann nochmal alles dran setzen, dass sie das noch gewinnen. Also, da sprich, wer das erste Tor schießt, gewinnt auch. Ja, eine blöde Floskel, ne? Aber das kann passieren. Ich mir ganz vorstellen. Ja. Allerdings hat Köln natürlich, das muss man denen lassen, die haben schon immer Moral gezeigt und die haben auch Spieler, die dann irgendwie mal, wenn 80 Minuten nichts klappt, dann schießen die zwei Tore. Das haben sie in Freiburg so gemacht. Fürchterliches Spiel. Auf einmal waren da zwei Dinger drin. Also da sind ja einfach ein paar Spieler beim FC, die können das. Also Leo Bittencourt, Marcel Risse oder Jonas Hector, die können mal einen raushauen und das würde ich jetzt nicht von der Hand weisen, dass das dann auch noch möglich ist. Aber ja, ich meine, für Wolfsburg wäre, glaube ich, jeder Gegner unangenehm, einfach aufgrund der Situation, in der ihr gerade seid. Das ist ja wirklich schauerlich. Dann letzte Frage, was tippst du denn? Ich tippe mal, weil ich FC-Fan bin, auch wenn das vielleicht ein bisschen euch wehtut zu hören, ich tippe mal auf ein 2-1 für den FC. Und Wolfsburg geht damit dann runter oder glaubst du nicht, dass der HSV gewinnt? Also meinetwegen, ich hätte nichts dagegen, wenn beide runtergehen. Ich fände, das wäre für die zweite Liga zwar einerseits ein bisschen die größere Herausforderung, weil dann drei finanzstarke Bundesligisten abgestiegen sind. Andererseits glaube ich so ein bisschen, dass Köln besser vorbereitet auf die zweite Liga ist, als dass der HSV und Wolfsburg wären. Und es wäre halt so ein bisschen spannender. Aber Hamburg ist so eine Wundertüte, da kann ich schwer was zu sagen. Ich habe mal gehört, mein Bruder, der ist Gladbach-Fan, der sagt mir, Gladbach spielt in Hamburg traditionell schlecht und er erwartet da nicht, dass die punkten. Also ja, das könnte dann passieren. Ich glaube, dass in der Relegation, eigentlich ist jetzt, sieht er sehr nach Kiel aus, ich weiß gar nicht, ob die sicher sind. Ist fix, Kiel ist fix. Ja, ist fix, bei Wolfsburg weiß ich nicht, ob nicht vielleicht die Verfassung von der Mannschaft einfach, selbst wenn sie sich jetzt nochmal auf den Relegationsplatz retten, so schwierig ist, dass sie selbst in der Relegation Probleme bekommen würden. Hamburg würde sich in der Relegation, glaube ich, wieder retten. Ja, das, wie gesagt, werden wir dann ja alles sehen am Samstag. Ich bin da noch ein bisschen optimistischer, muss ich ja auch sein, von Berufswegen hätte ich jetzt fast gesagt, aber klar, das sind natürlich alles Szenarien, die ja für uns der absolute Albtraum letztendlich wären. Und ja, trotzdem danke, dass wir darüber gesprochen haben, Tobias Hemmersbach, TV-Journalist aus Köln und wie wir gehört haben, FC-Fan, ja, dann alles Gute in der zweiten Liga, ich hoffe ohne uns und danke dir für das Gespräch. Ja, vielen Dank dir nochmal auch für die Einladung und ja, natürlich wünsche ich dir und auch den Fans von Wolfsburg alles Gute. Ein schönes Spiel und auch wenn ich so auf der einen Seite natürlich fände ich Wolfsburg in der zweiten Liga auch ganz lustig, um das jetzt mal hier so aus Kölner Sicht zu sagen. Andererseits täte es mir natürlich für dich auch sehr leid. Ich weiß, wie sehr du dran hängst und auch den Fans würde es mir natürlich auch leid tun. Ich habe den Film gesehen, also da hängen viele dran, das weiß ich auch inzwischen und das ist immer scheiße, sowas. Ja, letztendlich haben wir es eh nicht in der Hand, sondern nur die Mannschaft auf dem Platz. Und das werden wir sehen. Alles klar. Ja, dann alles Gute. Bis dann. Gutes Spiel. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan wird von der Polizei angehalten. Und dann sagt der Polizist, hier, hören Sie mal, Ihr Auspuff da hinten, der hängt runter. Das macht 30 Euro, sagt der Eintracht Braunschweig-Fan. Oh, das ist aber günstig. In der Werkstatt wollten sie 250. Faninfos. Ja, und das ist ja heute Abend um 19 Uhr die OFC-Versammlung. Turnusgemäß sozusagen geht bestimmt heiß her. Nochmal aufgrund des Saisonverlaufs bin ich mal sehr gespannt, werde auch zugegen sein. Und vorher ist ja das Spiel noch der Wölfinnen gegen den SC Freiburg, 17 Uhr. Da werden die Fanclub-Vertreter auch mit hingehen. Und ja, finde ich auch ein gutes Zeichen, da auch die Frauen nochmal zu unterstützen, die zum Triple streben. Und ja, ach du meine Güte, man darf sich gar nicht ausdenken. Frauen holen das Triple und die Männer steigen ab, aber da wollen wir noch gar nicht drüber reden, letztendlich. Ja, das ist das eine. Und das andere, das hat natürlich auch was mit den Wölfinnen zu tun. Und da möchte ich nochmal hinweisen auf das DFB-Pokalfinale in Köln. Da gibt es eine Bustour. Wer mitfahren möchte, um unsere Frauen zu unterstützen, und sie haben es verdient, und wir sehen Sieger im Pokal, und das wird auch diesmal gut ausgehen, ein großes Spitzenspiel gegen die Bayern. Und der kann gerne mitfahren, und da gibt es ein Angebot vom Fanclub des Teams, und da gibt es eine gemeinsame Busfahrt. 19. Mai geht's los, 8 Uhr ab Fanhaus. Fahrpreis beträgt 39 € plus 8 € für das Ticket im Block O2. Ja, und Getränke gibt es natürlich auch zu fanfreundlichen Preisen im Bus. Wer da gerne mit dabei sein möchte, bei diesem ja, tollen Finale hoffentlich in Köln, der kann das machen. Und zwar, indem er eine E-Mail schickt: ontour@wölfinnen.oefamily.de. Und telefonisch gibt es auch 0175 580 2592. Wer gerne mitfahren möchte, Cologne Again heißt es sozusagen, kommt mit, unterstützt die Frauen des VfL Wolfsburg beim Pokalendspiel in Köln. Der kann das gerne hier machen. Entsprechende Infos gibt es aber auch auf den Homepages im Internet und beim VfL Wolfsburg. So, und jetzt geht es natürlich nochmal um dieses alles entscheidende Spiel gegen den 1. FC Köln. Da habe ich ja vorhin schon angesprochen, was Faninfos angeht. Ja, die aktive Fanszene trifft sich, oder beziehungsweise alle VfL-Fans sind dazu ja auch eingeladen, so habe ich das auch verstanden. Ab 11 Uhr im Kaufhof, dann wird so, ich denke mal so ab 13 Uhr, 13.30 Uhr, ist dann Abmarsch rüber ins Stadion, nochmal ein Fanmarsch, um nochmal letztendlich auch Flagge zu zeigen. Ganz, ganz wichtig. Und ja, ähnlich wie der HSV ist das Problem, dass das Spiel auch gegen Köln, ja, eine Hochsicherheitspartie sozusagen zu werden droht. Alkoholfreie Getränke gibt es entsprechend auch nur noch. Und Bereich der Nordkurve gibt es ab 12.30 Uhr wieder die Fanmeile. Das ist zumindest da ist. Das ist zumindest so geplant. Allerdings die Nachspielzeit in Halle 09 wird nicht stattfinden. Also gibt es da weder Frustsaufen noch Partystimmung nach dem Spiel, insofern das dann auch beachten. Ja, noch zwei Termine, andere habe ich auch angesprochen schon. Heute Abend 9 Uhr im Fansaal gibt es die OFC-Versammlung, vorher mit Besuch des Spiels der Frauen beim SC Freiburg. Am Freitag, 11. Mai, Saisonabschlussfeier des Supporters. Des Supporters Wolfsburg e.V. lädt ein am Fancontainer Nordkurvenbereich. Man kann also quasi schon ein kleines Feldbett aufstellen, und Abgang 2 ist also Treffpunkt ab 16 Uhr. Wo es dann sozusagen ja nochmal ein Bierchen gibt, gehe ich mal von aus, und dann tatsächlich auch wohl mit Alkohol drin, und dass man die Saison nochmal Revue passieren lässt aus unserer Sicht. Ja, und dann hatte ich auch schon gesagt, nicht nur Köln, sondern auch Kiew, das Endspiel der Frauen um die Champions League, da gibt es auch ein entsprechendes Angebot, und da kann man sich auch informieren auf der ja, VfL Wolfsburg Homepage. Ja, das wäre es erstmal soweit von mir, ganz schön viele Ankündigungen heute. Ich komme mir schon fast vor wie Pastor in der Kirche am Sonntag, aber nee, tatsächlich alles wichtig und alles auch richtig, und das muss auch ja hier auch zu Gehör kommen, dass die Fans auch informiert sind, und das ist auch, glaube ich, eine ganz, ganz sinnvolle Sache, auch die ganzen Veranstaltungen, die dabei sind, und kann keiner hinterher sagen, er hat es nicht gewusst, ja. So, und jetzt abschließend nochmal. Alle, bitte, bitte, bitte ins Stadion. Alle am Samstag, bitte, bitte, bitte alles geben für den Klassenerhalt. Ganz zuvor, das ist natürlich die Mannschaft, das Trainerteam. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich will da auch keinen Gekicker auf 0-0 sehen, sondern ich will, dass das relativ schnell geklärt ist. Und ich werde es mir natürlich mit Argusaugen angucken, denn Wölfe Radio Arena Live überträgt auch wieder auch das letzte Heimspiel. Wer mag, ist da herzlich, herzlich eingeladen, da auch einzuschalten. Wer es nicht ins Stadion schafft, beziehungsweise auch die Fans, die da von weiter weg da auch dem VfL die Daumen drücken, die dürfen gerne auch alle einschalten, aber wichtig ist, dass wir die Butze nochmal voll kriegen und dass wir ja an dieser Stelle dann tatsächlich auch nochmal ein Zeichen setzen an alle, und da habe ich sehr viel schon wieder gelesen, an alle, die uns da schon abgeschrieben haben, alle, die uns gerne unten sehen würden, alle, die dem HSV dann auch die Daumen drücken, an alle Leute, die irgendwelche Freibier-Sachen bespendieren. Lasst uns drauf scheißen, lasst uns Vollgas geben und lasst uns alles raushauen, was wir in uns haben, und dann zeigen wir noch einmal in dieser Saison, was Wolfsburg ist. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht.